Das antiimperialistische Forum Deutschlands begrüßte am 27. Juni durch eine Erklärung die Mitteilung der ständigen DVRK-Vertretung in der UNO an das US-Außenministerium.